morgens auf. Alpieren, Alpieren, den Kunst der Unteroffizier. Heraus, ihr faulen Tiere, der Tiere, und peinlich das Quartier. Aber immer mit frischem, frohem Mut. Thank you.